Die Jungfrau von Orleans, eine romantische Tragödie von Friedrich von Schiller. Vierter Aufzug, erster bis sechster Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ein festlich ausgeschmückter Saal. Die Säulen sind mit Festons umwunden. Hinter der Szene Flöten und Hoboen. Erster Auftritt, Johanna. Die Waffen ruhen, des Krieges Stürme schweigen, auf blut'ge Schlachten folgt Gesang und Tanz. Durch alle Straßen tönt der muntre Reigen, Altar und Kirche prangt in festes Glanz. Und Pforten bauen sich aus grünen Zweigen, und um die Säule windet sich der Kranz. Das weite Reims fasst nicht die Zahl der Gäste, die wallend strömen zu dem Völkerfeste. Und einer Freude Hochgefühl entbrennet, und ein Gedanke schlägt in jeder Brust. Was sich noch jüngst in blut'gem Hass getrennet, das teilt entzückt die allgemeine Lust. Wer nur zum Stamm der Franken sich bekennet, der ist des Namens stolzer sich bewusst. Erneuert ist der Glanz der alten Krone, und Frankreich huldigt seinem Königssohne. Doch mich, die all dies Herrliche vollendet, mich rührt es nicht das allgemeine Glück. Mir ist das Herz verwandelt und gewendet, es flieht von dieser Festlichkeit zurück. Ins Britsche Lager ist es hingewendet, hinüber zu dem Feinde schweift der Blick. Und aus der Freude Kreis muss ich mich stehlen, die schwere Schuld des Busens zu verhehlen. Wer? Ich? Ich eines Mannes Bild in meinem reinen Busen tragen? Dies Herz, von Himmelsglanz erfüllt, darf einer irdschen Liebe schlagen? Ich, meines Landes Retterin, des höchsten Gottes Kriegerin, für meines Landes Feind entbrennen? Darf ich's der keuschen Sonne nennen, und mich vernichtet nicht die Scham? Die Musik hinter der Szene geht in eine weiche, schmelzende Melodie über. Wehe, weh mir, welche Töne, wie verführen sie mein Ohr? Jeder ruft mir seine Stimme, zaubert mir sein Bild hervor. Dass der Sturm der Schlacht mich fasste, Speere sausend mich umtönten in des heißen Streites Wut, wieder fänd ich meinen Mut. Diese Stimmen, diese Töne, wie umstricken sie mein Herz? Jede Kraft in meinem Busen lösen sie in weichem Sehnen, schmelzen sie in Wehmutstränen. Nach einer Pause lebhafter. Sollt ich ihn töten? Konnt ich's, da ich ihm ins Auge sah? Ihn töten! Eher hätt ich den Mordstahl auf die eigne Brust gezückt. Und bin ich strafbar, weil ich menschlich war? Ist Mitleid Sünde? Mitleid! Hörtest du des Mitleids Stimme und der Menschlichkeit auch bei den andern, die dein Schwert geopfert? Warum verstummte sie, als der Waliser dich, der zarte Jüngling, um sein Leben flehte? Arglistig Herz, du lügst dem ew'gen Licht, dich trieb des Mitleids fromme Stimme nicht. Warum musst ich ihm in die Augen sehn? die züge schaun des edeln angesichts mit deinem blick fing dein verbrechen an unglückliche ein blindes werkzeug fordert gott mit blinden augen mußtest du's vollbringen sobald du sahst verließ dich gottes schild ergriffen dich der hölle schlingen die flöten wiederholen sie versinkt in eine stille wehmut frommer stab o hätt ich nimmer mit dem schwerte dich vertauscht hätt es nie in deinen zweigen heil'ge eiche mir gerauscht wärst du nimmer mir erschienen hohe himmelskönigin nimm ich kann sie nicht verdienen deine krone nimm sie hin ach ich sah den himmel offen und der sel'gen angesicht doch auf erden ist mein hoffen und im himmel ist es nicht mußtest du ihn auf mich laden diesen furchtbaren beruf konnt ich dieses herz verhärten das der himmel fühlend schuf willst du deine macht verkünden wähle sie die frei von sünden stehn in deinem ew'gen haus deine geister sende aus die unsterblichen die reinen die nicht fühlen die nicht weinen nicht die zarte jungfrau wähle nicht der hirtin weiche seele kümmert mich das los der schlachten mich der zwist der könige schuldlos trieb ich meine lämmer auf des stillen berges höh doch du rissest mich ins leben in den stolzen fürstensaal mich der schuld dahinzugeben ach es war nicht meine wahl zweiter auftritt agnes sorel johanna sorel kommt in lebhafter rührung wie sie die jungfrau erblickt eilt sie auf sie zu und fällt ihr um den hals plötzlich besinnt sie sich läßt sie los und fällt vor ihr nieder nein nicht so hier im staub vor dir johanna will sie aufheben steh auf was ist dir du vergissest dich und mich sorel laß mich es ist der freude drang der mich zu deinen füßen niederwirft ich muß mein überwallend herz vor gott ergießen den unsichtbaren bet ich an in dir du bist der engel der mir meinen herrn nach reims geführt und mit der krone schmückt was ich zu sehen nie geträumt es ist erfüllt der krönungszug bereitet sich der könig steht im festlichen ornat versammelt sind die pairs die mächtigen der krone die insignien zu tragen zur kathedrale wallend strömt das volk es schallt der reigen und die glocken tönen o dieses glückes fülle trag ich nicht johanna hebt sie sanft in die höhe agnes sorel hält einen augenblick inne indem sie der jungfrau näher ins auge sieht doch du bleibst immer ernst und streng du kannst das glück erschaffen doch du teilst es nicht dein herz ist kalt du fühlst nicht unsere freuden du hast der himmel herrlichkeit gesehn die reine brust bewegt kein irdisch glück johanna ergreift ihre hand mit heftigkeit läßt sie aber schnell wieder fahren o könntest du ein weib sein und empfinden! Leg diese rüstung ab, kein krieg ist mehr, bekenne dich zum sanfteren geschlechte. Mein liebend herz flieht scheu vor dir zurück, solange du der strengen Pallas gleichst. Johanna. Was forderst du von mir? Sorel. Entwaffne dich, leg diese rüstung ab, die Liebe fürchtet sich, dieser stahlbedeckten Brust zu nahen. O sei ein Weib, und du wirst Liebe fühlen. Johanna. Jetzt soll ich mich entwaffnen? Jetzt? Dem Tod will ich die Brust entblößen in der Schlacht. Jetzt nicht! O möchte siebenfaches Erz vor euren Festen, vor mir selbst, mich schützen. Sorel. Dich liebt Graf Dunois, sein edles Herz, dem Ruhm nur offen und der Heldentugend. Es glüht für dich in heiligem Gefühl. O, es ist schön, von einem Helden sich geliebt zu sehn. Es ist noch schöner, ihn zu lieben. Johanna wendet sich mit Abscheu hinweg. Du hassest ihn? Nein, nein, du kannst ihn nur nicht lieben. Doch wie solltest du ihn hassen? Man hasst nur den, der den Geliebten uns entreißt, doch dir ist keiner der Geliebte. Dein Herz ist ruhig, wenn es fühlen könnte. Johanna. Beklage mich, beweine mein Geschick. Sorel. Was könnte dir zu deinem Glücke mangeln? Du hast dein Wort gelöst. Frankreich ist frei. Bis in die Krönungsstadt hast du den König siegreich geführt und hohen Ruhm erstritten. Dir huldiget, dich preist ein glücklich Volk, von allen Zungen überströmend fließt dein Lob. Du bist die Göttin dieses Festes. Der König selbst mit seiner Krone strahlt nicht herrlicher als du. Johanna. O könnt ich mich verbergen in den tiefsten Schoß der Erde. Sorel. Was ist dir? Welche seltsame Bewegung! Wer dürfte frei aufschauen an diesem Tage, wenn du die Blicke niederschlagen sollst? Mich lass erröten, mich, die neben dir so klein sich fühlt, zu deiner Heldenstärke sich, zu deiner Hoheit nicht erheben kann. Denn soll ich meine ganze Schwäche dir gestehen? Nicht der Ruhm des Vaterlandes, nicht der erneute Glanz des Thrones, nicht der Völker Hochgefühl und Siegesfreude beschäftigt dieses schwache Herz. Es ist nur einer, der es ganz erfüllt. Es hat nur Raum für dieses einzige Gefühl. Er ist der Angebetete, ihm jauchzt das Volk, ihn segnet es, ihm streut es diese Blumen. Er ist der meine, der Geliebte ist's. Johanna. O, du bist glücklich, selig preise dich. Du liebst, wo alles liebt. Du darfst dein Herz aufschließen, laut aussprechen dein Entzücken und offen tragen vor der Menschen Blicken. Dies Fest des Reichs ist deiner Liebe Fest. Die Völker alle, die Unendlichen, die sich in diesen Mauern flutend drängen, sie teilen dein Gefühl, sie heilgen es. Dir jauchzen sie, dir flechten sie den kranz, eins bist du mit der allgemeinen wonne, du liebst das allerfreuende, die sonne, und was du siehst ist deiner liebe glanz. Sorel ihr um den hals fallend: o du entzückst mich, du verstehst mich ganz, ja ich verkannte dich, du kennst die liebe, und was ich fühle sprichst du mächtig aus. Von seiner furcht und scheue löst sich mir das herz, es wallt vertrauend dir entgegen. Johanna entreißt sich mit Heftigkeit ihren Armen. Verlass mich, wende dich von mir, beflecke dich nicht mit meiner pesterfüllten Nähe. Sei glücklich, geh, mich lass in tiefster Nacht mein Unglück, meine Schande, mein Entsetzen verbergen. Sorel: du erschreckst mich, ich begreife dich nicht, doch ich begriff dich nie, und stets verhüllt war mir dein dunkel tiefes Wesen. Wer möcht es fassen, was dein heilig Herz der reinen Seele Zartgefühl erschreckt. Johanna: du bist die Heilige, du bist die Reine, sähst du mein Innerstes, du stießest schaudernd die Feindin von dir, die Verräterin. Dritter Auftritt. Vorige: Dunois, du Chatel und La Hire mit der Fahne der Johanna. Dunois: dich suchen wir, Johanna, alles ist bereit, der König sendet uns, er will, dass du vor ihm die heilge Fahne tragest. Du sollst dich schließen an der Fürsten Rhein, die nächste an ihm selber sollst du gehn, denn er verleugnet's nicht und alle Welt soll es bezeugen, dass er dir allein die Ehre dieses Tages zuerkennt. La Hire: hier ist die Fahne, nimm sie, edle Jungfrau, die Fürsten warten und es harrt das Volk. Johanna: ich vor ihm herziehn, ich die Fahne tragen. Dunois: wem anders ziemt es? Welche andere Hand ist rein genug, das Heiligtum zu tragen? Du schwankst sie im Gefechte, trage sie zur Zierde nun auf diesem Weg der Freude. La Hire will ihr die Fahne überreichen, sie bebt schaudernd davor zurück. Johanna: hinweg, hinweg! La Hire: was ist dir? Du erschrickst vor deiner eigenen Fahne. Sieh sie an! Er rollt die Fahne auseinander. Es ist dieselbe, die du siegend schwankst. Die Himmelskönigin ist drauf gebildet, die über einer Erdenkugel schwebt. Denn also lehrte dich's die heilige Mutter. Johanna mit Entsetzen hinschauend: sie ist's, sie selbst, ganz so erschien sie mir. Seht, wie sie herblickt und die Stirne faltet, zornglühend aus den finstern Wimpern schaut. Sorel: o, sie ist außer sich, komm zu dir selbst, erkenne dich, du siehst nichts Wirkliches, das ist ihr irdisch nachgeahmtes Bild, sie selber wandelt in des Himmels Chören. Johanna: furchtbare, kommst du dein Geschöpf zu strafen? Verderbe, strafe mich, nimm deine Blitze und lass sie fallen auf mein schuldig Haupt. Gebrochen hab ich meinen Bund, entweiht gelästert hab ich deinen heil'gen namen dunois weh uns was ist das welch unsel'ge reden la hire erstaunt zu du chatel begreift ihr diese seltsame bewegung du chatel ich sehe was ich seh ich hab es längst gefürchtet dunois wie was sagt ihr du chatel was ich denke darf ich nicht sagen wollte gott es wäre vorüber und der könig wär gekrönt la hire wie hat der schrecken der von dieser fahne ausging sich auf dich selbst zurückgewendet den briten laß vor diesem zeichen zittern den feinden frankreichs ist es fürchterlich doch seinen treuen bürgern ist es gnädig johanna ja du sagst recht den freunden ist es hold und auf die feinde sendet es entsetzen man hört den krönungsmarsch dunois so nimm die fahne nimm sie sie beginnen den zug kein augenblick ist zu verlieren sie dringen ihr die fahne auf sie ergreift sie mit heftigem widerstreben und geht ab die andern folgen die szene verwandelt sich in einen freien platz vor der kathedralkirche vierter auftritt zuschauer erfüllen den hintergrund aus ihnen heraus treten bertrand Claude Marie und Etienne und kommen vorwärts. Der Krönungsmarsch erschallt gedämpft aus der Ferne. Bertrand. Hört die Musik, sie sind's, sie nahen schon. Was ist das Beste? Steigen wir hinauf auf die Plattforme oder drängen uns durchs Volk, dass wir vom Aufzug nichts verlieren? Etienne. Es ist nicht durchzukommen, alle Straßen sind von Menschen vollgedrängt, zu Ross und Wagen. Lasst uns hieher an diese Häuser treten. Hier können wir den Zug gemächlich sehen, wenn er vorüberkommt. Claude Marie. Ist's doch, als ob halb Frankreich sich zusammen hier gefunden, so allgewaltig ist die Flut, dass sie auch uns im fernen lothringischen Land hat aufgehoben und hieher gespült. Bertrand. Wer wird in seinem Winkel müßig sitzen, wenn das Große sich begibt im Vaterland? Es hat auch Schweiß und Blut genug gekostet, bis dass die Krone kam aufs rechte Haupt. Und unser König, der Wahre ist, dem wir die Kron itzt geben, soll nicht schlechter begleitet sein als der Pariser ihrer, den sie zu Saint-Denis gekrönt. Der ist kein Wohlgesinnter, der von diesem Fest wegbleibt und nicht mitruft. Es lebe der König! Fünfter Auftritt. Margot und Louison treten zu den vorigen. Louison. Wir werden unsere Schwester sehen, Margot. Mir pocht das Herz. Margot. Wir werden sie im Glanz und in der Hoheit sehen und zu uns sagen, es ist Johanna, es ist unsere Schwester. Louison. Ich kann's nicht glauben, dass ich sie mit Augen gesehen, dass diese Mächtige, die man die Jungfrau nennt von Orléans, unsere Schwester Johanna ist, die uns verloren ging. Der Marsch kommt immer näher. Margot, du zweifelst noch, du wirst's mit Augen sehen. Bertrand, gebt acht, sie kommen! Sechster Auftritt. Flötenspieler und Hoboisten eröffnen den Zug, Kinder folgen, weiß gekleidet, mit Zweigen in der Hand, hinter diesen zwei Herolde. Darauf ein Zug von Hellebardierern. Magistratspersonen in der Robe folgen, hierauf zwei Marschälle mit dem Stabe, Herzog von Burgund das Schwert tragend, Dunois mit dem Zepter, andere Große mit der Krone, dem Reichsapfel und dem Gerichtsstabe, andere mit Opfergaben, hinter diesen Ritter in ihrem Ordensschmuck, Chorknaben mit dem Rauchfass, dann zwei Bischöfe mit der Sand am Pool, Erzbischof mit dem Kruzifix, ihm folgt Johanna mit der Fahne, sie geht mit gesenktem Haupt und ungewissen Schritten. Die Schwestern geben bei ihrem Anblick Zeichen des Erstaunens und der Freude. Hinter ihr kommt der König unter einem Thronhimmel, welchen vier Barone tragen. Hofleute folgen, Soldaten schließen. Wenn der Zug in die Kirche hinein ist, schweigt der Marsch. Ende von vierter Aufzug, sechster Auftritt.